In meinem Bewusstsein war das halt so, das war halt die Konsequenz. Wir haben diesen Fluchtversuch gemacht und ich fand das damals toll. Und ich war total enttäuscht damals, dass es nicht geklappt hat. Und für mich war das halt rational betrachtet die Konsequenz. Das hat nicht geklappt. Es wurde leider bemerkt, ja, so. Und dann muss eine Konsequenz erfolgen und das dann halt diese Inhaftierung. Und das war mir klar. Schwieriger sind für Sie die Reaktionen aus Ihrem Umfeld. Das war für mich halt relativ schlimm, weil so nach und nach der Freundeskreis dann weggebrochen ist, weil viele Eltern damals gesagt haben, mit der spielst du nicht mehr, weil die Eltern sind ja politische Häftlinge. Ne? Also die Stigmatisierung war eigentlich damals eher in der DDR. Ne? Und das hat mir, sage ich mal so, eher einen Knacks gegeben. Und deswegen habe ich hier dann wieder schwerer Anschluss gefunden, weil ich dann erstmal so gesagt habe, oh, Freundschaft erstmal jetzt so nicht mehr. Nach dem Mauerfall zieht die Familie in den Westerwald. Fängt bei Null an. Ohne Geld, ohne Anerkennung ihrer Studienabschlüsse in Pharmazie und Lehramt. Die Kinder müssen sich in ein völlig neues Schulsystem und soziales Umfeld einfinden. Für Juliane, die jüngere Tochter, ist das offenbar die schwierigere Zeit. Eine Woche lang hat keiner mit mir geredet. Von den Kindern. Ich hab dann auch geweint zu Hause. Ossis waren erst mal komisch. Viele haben auch oft negativ aus meiner Wahrnehmung heraus über Ossis geredet. Gar nicht mal irgendwie, weil die wussten, dass ich ein Ossi bin. Aber ich wollte auch immer am liebsten, dass es keiner weiß. In dieser Lebensphase ist keine Zeit zu reflektieren. Psychologische Begleitung noch ein Fremdwort. Doch gerade bei Annika fällt ihre Veränderung auf. In diesem Moment des Interviews schaltet sich Ingrid von hinten in das Gespräch ein. Die war immer die Verrückte, die Draufgängerische. Blödsinn im Kopf bis zum geht nicht mehr, ne? Also schwer zu bändigen vom Temperament. Und das war sehr stark verloren gegangen in der Zeit. Und das war schlimm. Also sie war ganz still in sich gekehrt geworden. Das hat mir dann sehr zu schaffen gemacht. Und das hat Jahre gedauert. Ne? Und das ist nie so ganz zurückgekehrt, wie sie mal war. Aber für mich war es okay. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gebe euch da irgendwie die Schuld oder für mich war das in Ordnung. Ja, ich glaube auch, Mama, die macht sich heute noch Vorwürfe wegen einigen Sachen, die wir gar nicht so denken. In Ingrids Geschichte spüre ich diese immense Sehnsucht von damals nach einem Glück in Freiheit und den hohen Preis, den sie und ihre Familie dafür zahlen mussten. Wenn ich an den Mauerfall zurückdenke, dann erinnere ich mich ja vor allem an diese überwältigenden Gefühle, die ich als Glück beschreibe. Jetzt denke ich, dass dieses Gefühl wahrscheinlich eher die Summe aus all der Angst, Freude, des Schmerzes, der Erlösung und des Aufbruchs zusammen war. Ich versuche nachzuvollziehen, wie aus der friedlichen Revolution, errungen unter Lebensgefahr, das Bild einer vermeintlich demokratiefernen Ostgesellschaft entstehen konnte. Wie wurde aus dem Glück der Freiheit so oft das Gefühl politischer Ohnmacht? Was ist geblieben vom Stolz, Teil einer Revolution gewesen zu sein? Und was ging verloren auf dem Weg? Man kann den Übergang von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit als ausgebremste Demokratisierung interpretieren. Steffen Mau. Genau in jenem Moment, als sich die Ostdeutschen als politische Subjekte erfanden, in dem Foren der Aushandlung gesellschaftlicher Verhältnisse entstanden und sich eine Sprache herausbildete, mit der Interessen sich ausdrücken sowie formieren ließen, setzte mit der Weichenstellung in Richtung Wiedervereinigung eine starke Entpolitisierung ein. Als ich darüber nachdenke, finde ich einen Hinweis der ostdeutschen Historikerin Christina Morina. Die Geschichte der DDR erschöpft sich nicht in ihrer Beschreibung als Diktatur. Sie ist auch die Geschichte eines zwar unerfüllten, aber dennoch real wirksamen Demokratieversprechens. Meine Neugierde ist geweckt. Tatsächlich steht in der DDR-Verfassung ausdrücklich, dass jeder Bürger das Recht und die Pflicht zur Mitgestaltung habe. In seiner Gemeinde, seinem Kreis, seinem Land, ja, in der ganzen Republik. Natürlich könnte man das flott als zynische Floskel abtun, aber tatsächlich haben viele Menschen dieses Recht genutzt. Allein 1988 wenden sich fast 29.000 Bürger direkt an Erich Honecker. Diese Bürgerbriefe reflektieren ein konfrontatives Politikverständnis. Sie warnen, klagen,

Das glücklichste Volk der Welt. Oder über sieben Brücken zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Podcast-Serie von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westphalen. Episode 4. Die vierte Brücke. Über das Glück. Es sprachen Name Alai, Wolf Anjol, Jonas Beck, Marc-Oliver Bögel, Martin Boss, Lea Fleck, Angelika Fornell, Carolina Horster, Jochen Langner, Juliane Pempelfort, Tanja Schleif, David Formweg und Svenja Wasser. Aufnahme und Schnitt Gerd Nesken und Hanna Steger. Sounddesign und Mischung Benno Müller vom Hofe. Storytelling und dramaturgische Beratung Gabriel Stukaloff. Wissenschaftliche Begleitung und inhaltliche Beratung Professor Jörg Ganzenmüller und Marie Mohnhaupt. Regie die Autoren. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Ettersberg, gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2025. Das war der vierte Teil unserer Serie über das glücklichste Volk der Welt. Über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland, mit dem wir die zweite lange Nacht eröffnet haben. Mit dem vierten Teil veröffentlichen wir auch die Teile 5 bis 7, sodass die Serie nun komplett online vorliegt. Nach der Veröffentlichung der ersten drei Teile haben uns viele Mails erreicht mit vielen wertvollen Anmerkungen. Vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Und wir überlegen, ob wir vielleicht eine Fortsetzung in Angriff nehmen. Schreiben Sie uns also gerne auch nach diesen Folgen unter langenacht@deutschlandfunk.de. Alle Folgen der Podcast-Serie und die langen Nächte der letzten Monate finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.